Im Gebirge schneit es schon seit Wochen. Ein weißer Mantel liegt auf dem Berg. Der Berggeist atmet schwer unter seiner Last. Das Tal liegt ruhig im fahlen Licht. Niemand ahnt die Gefahr. Denn wenn der Berggeist erst erwacht, gibt es keine Gnade für nichts und niemanden. Der Berg erzittert. Wird der Berggeist erwachen? Des Schnees wird ihm unerträglich. Der Berggeist wälzt sich im Fieber. Er muss sich von dieser Last befreien. Blutrote Augen blicken hinunter ins Tal. Die Vorboten der Katastrophe nahen. Der Berggeist atmet tief und kräftig ein. Der Berg erzittert erneut. Bald stürzt die Lawine ins Tal. Jetzt werde ich mich...